Der Schaumbad, der Schaumbad, der Schaumbad, der Schaumbad. Hallo Peter. Hallo, herzlich willkommen. Ah, unsere Rocktober-Folge. Den Wortwitz hab ich mich schon den ganzen September drauf gefreut. Ach, das ist die Oktober-Folge. Das ist die Oktober-Folge, ja. Ah, ich dachte, wir wären schon im November. Ich komme mal durcheinander mit diesen Monaten. Aber wir können ja auch eigentlich transparent sein zu unseren Hörern. Wir nehmen heute zum ersten Mal zwei Folgen auf einmal auf. Da machen viele Podcasts, aber die verheimlichen das. Weil wir nachher noch eine richtig geile Special-Folge für den November produzieren, sogar mit Gast. Aber das werden wir natürlich noch nicht im Oktober verraten. Nur, dass wir für den November noch eine geile Folge machen. Ich habe es aber schon allen verraten. Ja, den allen davon erzählt. Unser Hörer weiß Bescheid. Ja. Naja, mit dem habe ich tatsächlich nicht erzählt. Aber sonst allen, die es nicht hören. Naja, die es nicht hören, könnt ihr auch ruhig wissen. Aber genau, weil du bist im November ja eh unterwegs in Asien Aufbauhilfe. Ja, ja, genau, richtig. Deswegen. Genau, deshalb wird dann die Dezemberfolge auch eine Sommer. Folge. Keine Weihnachtsscheiße, sondern eine Inselfolge. Eine Inselfolge. Da läuft auch die ganze Zeit im Hintergrund so, Sunshine Reggae. Wir lassen das einfach im Dauer. Reggae oder halt so, ich stelle mir so sozialistische Kuba-Musik. Oh ja, so. Wie heißt das nochmal? Karibik. Da? Nee, wie heißt nochmal hier diese Kuba? Café del Mar? Nee, Quatsch, das ist was anderes. Das ist so loungig. Aber es gibt doch Bonner Vista Social Club. Oh ja, genau sowas. Genau. Nur GEMA-frei. Halt. GEMA-freier. Wir finden GEMA-freie Inselmusik. Common License Social Club, den haben wir da. Common License Social Club, sehr guter Name. Ja. Schön. Jetzt, warte, ich wollte nur kurz den Hörern auch mal kurz die Chance geben, Hallo zu sagen. Macht er doch. Sagt mal jetzt Hallo. Grüß euch. Freut mich, dass ihr auch dabei seid. Hallo. So, jetzt hattet ihr auch mal die Gelegenheit. Ich hoffe, ihr habt laut vor euch Hallo hingesagt. Ja, das war toll. Hoffentlich habt ihr in der Bahn gesessen oder noch an peinlichen Orten. Ich hab viel Post bekommen. Ja. Und die Leute hauptsächlich, wir werden sehr viel von 14-Jährigen und 13-Jährigen gehört, die noch von ihren Eltern gezwungen werden, mit in die Kirche zu kommen. Oh. Und die hören dann immer heimlich auf einem Ohr den Poddy, weißt du, der alte Trick. Oh, die haben halt mittlerweile brauchst du ja auch gar nicht mehr den Trick, weißt du, den Ärmel so an das Ohr zu machen, damit man halt Kabel nicht sieht, sondern die haben halt diese hässlichen Zahnbürstenköpfe von Apple, die man sich in die Ohren steckt und haben dann eine Mütze auf, weil sie angeblich Ohrenschmerzen haben. Und deswegen hören uns sehr viele 13-, 14-Jährige in der Kirche während der Messe. Ah. Deswegen. Junge, nimm deine Kopfhörer raus. Nein, Mama, da bewahre ich nur meine Zahnbürste auf. Genau. Ja. Saubere Ohren sind wichtig für die Gesundheit. Absolut. Bringt mich zum Thema, wo ich auch drüber sprechen wollte. Ich klinge nämlich heute wahrscheinlich sehr nasal. Naja. Ja, aber ich war am Montag, Dienstag richtig krank. Geil. Jetzt haben wir ja zum Glück Samstag. Wenn die Leute hören, ist Sonntag, dann bin ich wahrscheinlich noch gesünder. Aber deswegen trinke ich jetzt erstmal Cola-Bier. Kopi. Und ich musste am Montag und Dienstag sehr viel an Rocco Schamoni denken, weil der hat doch so ein Buch, Tag der geschlossenen Tür. Ja. Wo der Hauptprotagonist immer Krankheiten sammelt, weil er krank sein so geil findet. Genau. Weil man da ja nichts tun kann und voll die Ausrede dafür hat, nichts zu tun. Ja, mein Lieblingszitat von Rocco Schamoni in dem Buch, kranke Stunden sind freie Stunden. Genau, kranke Stunden sind freie Stunden. Ich habe krank da gelegen und habe gedacht, kranke Stunden sind trotzdem scheiße. Also ich habe mit Freude festgestellt, dass alle Stirb-Langsam-Teile gerade bei Netflix sind. Ja. Damit habe ich meine zwei kranken Tage auch gut füllen können. Aber immerhin. Trotzdem ist es ja keine schöne Zeit. Du hustest dann wieder, dann ist wieder da irgendwie was im Kopf los. Und also hattest du auch so Fieberträume? Nee, so schlimm krank war ich dann. War ein grippaler Infekt wahrscheinlich. Das hatte ich letzte Woche. Oh. Also so, dass man, also so fiebrig halt, und dann schläft man seltsam und bildet sich Sachen ein. Hatte ich mal, als ich eine Angina hatte, über 2 Wochen, weil da habe ich immer Angina. Nur 2 Stunden wach, 2 Stunden Angina. Ja. So war eine ganze Serie bei MTV früher. Beavis und Butthead war, glaube ich, genau so. Angina. Ja, mochte ich auch sehr gerne. Vagina. Stimmt, das lief auch nur im Original, gell? Mhm. Ich glaube, Beavis und Butthead wurde nie synchronisiert. Oder? Der Film schon. Beavis und Butthead Do America. Machen es in Amerika. Ja. Der war auf Deutsch. Stimmt. Den habe ich auf Deutsch damals gesehen. Ist es bei dir auch so, wenn du krank bist, dass du dann denkst, du wirst wahrscheinlich nie wieder gesund? Man hat manchmal so Phasen. Oder ich bin dann direkt so pessimistisch. Man kann sich dieses Gesundsein auf einmal nicht mehr vorstellen. Ja, genau. Ja. Wie war das noch, als ich mal gesund war? Und ich werde wahrscheinlich nie wieder so gesund werden, wie ich mal war. Ich bin noch immer in der Phase, weil ich so in den Nachwehen bin. Also meine Nase ist noch leicht zu. Mhm. Manchmal kommt so ein leichter Kopfschmerz. Und deswegen, ja. Aber ich habe jetzt gedacht, wenn Kindern gibt man ja auch Cola, wenn die krank sind, damit die Zucker austrocknen und so. Deswegen habe ich mir nochmal ein Mixery gegönnt. Mhm. Aber unsere Podcast-Hörer wissen ja, dass ich ab und zu gerne mal dieses Cola-Bier schlepper. Dein Ding, das mögt ihr so, ihr Eifel-Boys. Mhm. Ich habe ein Bier, das kostet genauso viel wie das Pfand, das der Behälter kostet. Wow. Also das Bier kostet 25 Cent und die Büchse kostet 25 Cent. Ich bin mal gespannt, wann ein Discounter ein Bier auf den Markt bringt, weil einfach nur noch so viel wie der Pfand kostet. Also nur Pfand kostet und sonst nichts kostet, weil Pfand geht ja viel verloren. Stimmt, das ist eine geile Idee. Du musst einfach nur Pfand bezahlen. Ey, das wäre super. Würde ich mir kaufen. Ja, ist ja auch eine Investition. Dann ist Bier trinken nämlich tatsächlich sparen. Und das würde ich dann den Flaschensammlern noch lieber schenken. Weil, stimmt, ja. Ich meine, 25 Cent. Obwohl in der Stadt, wann nimmt man da eine Dose mit heim? Also ich nie. Nee, aus dem Alter bin ich raus. Aus dem Alter ist man raus, ja. Wir haben ja echte Jobs. Wir sind berühmte Podcaster. Ja. Und damit müssen wir auch nicht mehr studieren. Ja, seit ich den Podcast habe oder seit wir den Podcast haben, muss ich keine Flaschen mehr sammeln. Ja. Das ist genau das, was ich hiermit einnehme, ist genau das, was ich vorher mit Pfand eingenommen habe. Genau. Also du hast auch keinen Pfand vorher gesammelt, gell? 65.000 Euro im Jahr. Ja, 65.000. Ich habe keinen Pfand gesammelt, deswegen verdiene ich jetzt so viel. Verdienst du Geld mit unserem Podcast? Ja. Weil du... Also ich krieg Geld von Heckler und Koch, du halt nicht, weil du dich... Achso, ja, da habe ich in der letzten Folge... Mist. Vielleicht sollte ich doch mal Werbung machen. Deswegen kommen auch immer, wenn du die Sachen hochlädst, noch irgendwie so Schussgeräusche und so. Diese Folge wird euch präsentiert von Heckler und Koch. Und ich zuck dann immer zusammen. Aber ich höre ja selten die ganze Folge. Deswegen kommt die Werbung meistens in der Mitte wahrscheinlich, ne? Ja. Cool. Ja, so coole Durchladegeräusche, die mag jeder. Ja. Deshalb, lauter Hip-Hop-Beats basieren auf irgendwelchen durchladenden Kalaschnikows. Stimmt, ja. Und findet jeder cool. Ja. Hip-Hop-Produzenten haben, glaube ich, auch nur Waffen in ihrem Tonstudio, womit sie alle Geräusche machen. Ja, das habe ich mir auch mal überlegt für als Wanddeko. Wie fändest du das? AK-47. Ich habe hier noch genau Platz für eine AK-47. Fände ich schön, wenn du dann tatsächlich unten drunter so ein kleines Schild machst, weißt du, wie im Museum. Also ein kleines, dezentes, weißes, am besten mit Schreibmaschine noch geschriebenes Schild, wo man auch wirklich sieht, okay, die Buchstaben wurden unterschiedlich drauf gedruckt. Mhm. Das Farbband war mal besser, mal schlechter an der Stelle. Und wo du dann auch noch so ein paar technische Daten einfach hast. Also, dass du einfach so ein kleines AK-47 und Durchleitzeit, ich weiß ja nicht, woran man Waffen bemisst. Also AK-47 für Laien ist die Kalaschnikow. Okay. Das ist das klassische Gewehr. Was ist die AK-67? Weiß ich nicht, gibt's glaube ich nicht. Dann habe ich die gerade erfunden. Wenn die Russen nochmal... Gibt's vielleicht auch. Ich glaube, AK steht irgendwie für Anton Kalaschnikow oder so. Ah. Keine Ahnung. Und 47 war er, als er die Waffe gefunden hat. Modell 47. Oder, genau, er war so alt. Er war 1947. Ja, genau. 1947. Jo, ich habe noch ein ernstes Thema, das würde ich gerne abhaken. Ernst? Ich überlege, eine Klage zu machen. Gegen? Und zwar habe ich letzt diesen Podcast Fest und Flauschig gehört. Ach, die schon wieder. Und... Mittlerweile glaube ich auch an die Verschwörung, weil Böhmermann hat sich 5 Minuten lang über Tiny Houses aufgeregt. Und zwar mit exakt den gleichen Worten, mit denen ich mich in unserer Folge zwei Folgen vorher, die einen Monat vorher rauskam, über Tiny Houses aufgeregt hat. Deine Verschwörungstheorie mit den... Die klauen uns Themen. Ja. Oder wir hatten ja beide schon mal dieses Gefühl, das schwankt ja zwischen uns. Nein, du hattest ja zu dem Thema Tiny Houses diese Verschwörungstheorie, dass die Babyboomer uns das schmackhaft machen wollen. Dass genau, so ungefähr hat er auch Tiny Houses beschrieben. Also, dass irgendwelche Stadtplaner und alten Leuten uns jetzt verklickern wollen, dass sie... Also genau das gleiche Thema. Er fand Tiny Houses genauso bescheuert wie ich. Dieser miese Hund. Ja, also... Ich glaube ja, der Böhmermann setzt irgendjemanden von der Bild- und Tonfabrik daran und die müssen immer Podcasts hören. Ich denke auch, ja. Ja, und unserer ist einer und dann hier, Böhmi, red mal über Tiny House. Vielleicht weiß er es auch gar nicht. Vielleicht weiß er gar nicht. Also du. Ja, die Redaktion ist natürlich. IM, schuld. Der BTF. Informantenmensch. Informantenmensch der Bild- und Tonfabrik. Dann grüß uns wenigstens mal, bitte. Ja, es kann es ja irgendjemand von euch mal ein T-Shirt tragen, Schaumbad-T-Shirt in der Show oder so. Ja. Ich habe auch mittlerweile die Ellbogen ausgefahren, weil ich habe auch das Gefühl, es gibt mehr Podcasts als Einwohner. Also wann ist der Peak erreicht? Ich glaube, in Deutschland sind wir knapp davor, dass es mehr Podcasts als Einwohner gibt. Ich denke auch. Und da wir jetzt mittlerweile in der 21. Folge fast schon ein alter Hase sind, nach 3 Jahren fast, dreijähriges, machen wir schon ein dreijähriges? Nee. Zweijähriges? Zwei. Ist egal, wir sind uralte Hasen in der Podcast-Szene. Wir haben Podcasten erfunden fast. Ja. Nach anderen, aber mit erfunden. Und mittlerweile hat, glaube ich, jeder Einwohner einen Podcast. Mit groß gemacht. Ja. Weil es gibt wahrscheinlich viele, die mehrere Podcasts haben. Deswegen hat Deutschland jetzt wahrscheinlich 92 Millionen Podcasts. Also mehr als Einwohner. Oder die Hürde wird so im Dezember erreicht, glaube ich. Ja. Und also dann noch 10 Millionen mehr als Einwohner. Ja. Die zähl mal jetzt mal mit. Die Österreicher, aber nur die Podcasts aus Österreich zählen mit, weil die Podcast-Szene ist ja die deutschsprachige große, vernetzte, die Dach-Podcast-Szene. Wie heißt nochmal die Dachgesellschaft? Ja, genau, DGP, die Dachgesellschaft Podcast. Die zählt DGP, ja, DGP, wo wir auch Mitglieder sind. Ja, ja, klar. Genau. Wir müssen ja irgendwie. Genau. Die wurde gegründet als die VGP, die Verwertungsgemeinschaft Podcast. Von Uli Hoeneß übernommen wurde. Dieser miese Hund. Ja. Hast du Lust, Bayern-Trainer zu werden? Ich habe jetzt den VfB übernommen. Ah. Der Kokut ist ja raus. Ach, du bist das. Ich bin der Bayern. Das, okay, cool. Ich habe mich nur anders genannt. Ja, ja, du. Siehst du, jetzt kommt die Erkältung kurz. Ja, ja, du benutzt viele Pseudonyme, habe ich schon gemerkt. Mhm. Machst ja noch mehrere so Sachen. Ja. Ja. Weinziel, Prüm. Ja. Klaus. Ich habe mir auch überlegt, mal irgendwann ein bürgerliches Pseudonym zu geben und dann als normaler Mensch in der Welt unterwegs zu sein. Wie würde das lauten? Weiß nicht. Normal. Ein klassischer alter Vorname. Heiner Kühn? Heiner Kühn würde mir sagen. Heiner Kühn. Heiner ist gut. Ja, Heiner Kühn, ja. Vielleicht noch einen zweiten Namen. Ja. Heiner Klaus Kühn. Heiner Klaus Kühne. Heiner Klaus Kühne würde ich mir sagen, ja. Das ist ein cooler Name. Ja. Der klingt sehr bürgerlich, gell? Ja, damit könnte man sogar Doktor vielleicht davor. In der Wissenschaft oder so. Ja, ja. Naja. Geil. Aber alles Träume. Wir sind in dieser Blase, in dieser Internet-Fancy-Blase. Wir sind topmodern, wir sind jung. Da können wir uns in 10 Jahren Gedanken drüber machen, ja, ja. Wenn wir 27 werden. Jetzt nehmen wir erstmal die Kohle mit, genau, die auf der Straße liegt. Ja. Und Kids. Noch ein bisschen leiser in der Kirche sein, gell? Der Pastor hält jetzt gleich die Predigt. Nicht so viel lachen. Obwohl, heute haben wir auch noch keine Witze gemacht. Nee, sagen wir mal. Die ganze Folge. Ja, vielleicht hast du dir einen Witz aufgeschrieben? Manchmal notiere ich mir welche. Eigentlich muss man die ganz früh schon raushauen, die guten Gags. Ja, die guten muss man. Jetzt ist ja auch die Grenze, wo die Leute abschalten. Also, jetzt ist tatsächlich der Moment. Oh, noch kein Witz. Ja, ich habe eine gute Pressemitteilung gelesen. Einleitende Worte. Der NPD-Politiker Horst Seehofer, in Klammern AfD. So war das der Postillon? Nee, ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe. Ich glaube, das war nicht Postillon. Ich glaube, so weit gehen die dann doch nicht, oder? NPD-Politiker Horst Seehofer, in Klammern AfD. Ja, doch, der Postillon würde das schon machen. Ja. Ja, okay. Naja. Aber das fand ich, da habe ich sehr gekichert. Aber das ist sehr lustig, zumal ja morgen tatsächlich, also wenn der Podcast on air geht, kommen wahrscheinlich auch gerade die Hochrechnungen rein von der Bayernwahl. Stimmt. Und ich möchte darüber gar nicht viel reden. Ich bin einfach nur froh, dass es vorbei ist. Ja, also 24 Stunden ist vorbei. Ist einfach vorbei. Weißt du, auch so in der Bundespolitik, du musst immer von einem scheiß Bundesland, von einem Nachbarland, immer die Politik ertragen, die dich eigentlich gar nichts angeht. Und wer muss ständig in der Bundespolitik von Sachsen-Anhalt hören, wenn da wieder eine Wahl ist? Also, da ist kein Minister von, wen wählen die in Sachsen-Anhalt? Wahrscheinlich der AfD. Da poltert ja kein, die AfD poltert ja eh nicht im Bundestag rum. Da ist ja kein AfD-Mann aus Sachsen-Anhalt jetzt im Bundestag. Nee. Und sagt, mir, Magdeburg wollen. Sachsen-Anhalt, da ist doch eh nichts. In Sachsen-Anhalt ist Magdeburg, oder? Da gibt es nichts zu hassen in Sachsen-Anhalt. Nee, Sachsen-Anhalt ist eines der Bundesländer, es gibt so Bundesländer, die haben einfach kein Trademark, kein, da fehlt was. Ja. Ja. Brandenburg wurde von Rainer Grebe groß gemacht. Ja. Die haben was. Mecklenburg-Vorpommern hat eine coole Abkürzung. MV. Nee, MacPom sagen ja viele. Ja, ich weiß. Ich finde aber Mefopo auch cool. Mefopo? Mefopo. Das klingt wie ein Jupferler. Schleswig-Holstein ist so im Norden. Und dann fällt mir tatsächlich nur noch eigentlich... Schleswig-Holstein ist aber nicht Osten. Ja. Also. Ja, ja, nee, aber ich meine Trademark Bundesländer. Ach so, ja, ja. Hat Schleswig-Holstein aber auch zu bieten. Niedersachsen, komischer Bauern. Bauern und flach irgendwie, wird immer Witze drüber gemacht. Das einzige Bundesland, was mir noch einfällt, ist tatsächlich mein Heimatbundesland. Rheinland-Pfalz, da passiert auch, da passiert schon viel. Ich meine, immerhin der Einheitskanzler kam aus der Pfalz. Oh ja. Ja, da kommen Menschen her. Gerhard Schröder. Aber in Rheinland-Pfalz selbst passiert halt einfach nichts. Das ist faszinierend dran. Ja. Außer ja, die Mosel in den Rhein fließt. Also ich war noch nie in Rheinland-Pfalz. Also ich bin mal durchgefahren und habe da bestimmt mal getankt oder so oder an irgendeinem Bahnhof umgestiegen, aber ich war da noch nie irgendwas machen. Ja, aber ich war da noch nie jemanden besuchen. Da sind ja riesen Städte eigentlich auch. Trotzdem, Trier, ich war dann Koblenz. Ich habe da noch nie jemanden besucht. Mainz. Ich habe da noch nie irgendwo übernachtet. Ludwigshafen. Ich zähle nur Städte auf, währenddem du... Nie. Speyer. Gibt es Bundesländer, in denen du noch nie warst? Wahrscheinlich Sachsen-Anhalt. Ja gut, da... So also da bin ich mal durchgefahren. Aber ja, Sachsen-Anhalt, komm, da bin ich nicht mal durchgefahren. Aber sonst war ich in jedem Bundesland, ja. Doch. Bin ich überhaupt schon mal drüber geflogen? Hillary Clinton ist schon mal drüber geflogen. Über Sachsen-Anhalt? Ja, das ist das Einzige, was die eigentlich haben. Das steht auch, die Bundesländer haben doch immer so coole Schilder an der Autobahn, wenn du reinfährst. Ja. Und das Motto von Sachsen-Anhalt ist, Sachsen-Anhalt, da wo Hillary Clinton schon mal drüber geflogen ist. Drüber. Ja. Ja. Reden die überhaupt wie Sachsen? Ich glaube so ein bisschen, ja. Ich kenne einen aus Magdeburg oder aus der Gegend von Magdeburg, der... Man hört schon, dass es Ost. Ja. Ost. Ostmäßig ist. Ja. Also klingt so ein bisschen sächsisch, thüringisch, DDR-isch. DDR-isch ist ja auch ein offizieller... DDR-isch. DDR-isch. Der ja übrigens, weil ich ja gerne mal Saarland bäsche, Saarländer war. Ja, ich weiß. Erich Honecker. Aber das ist sowas. So wie Karl Marx war ja auch sowas wie Saal, also Rainer Pfälzer. Nee, der war Rainer Pfälzer. Siehst du, da haben wir wieder. Wichtige Persönlichkeiten gehen dann woanders hin und machen auch gute Sachen. So wie ich ja auch. So wie Erich Honecker. Erich Honecker hat nur gute Sachen gemacht. Ja, der kam ja aus dem Saarland. Das ist der Unterschied, ja. Helmut Kohl hat ja auch echt nur gute Sachen gemacht, eigentlich. Ja, die ganzen 16 Jahre waren Party eigentlich. Oh, eigentlich Party, ja. War, genau wie Merkel einfach, 16 Jahre. Ja, das ist einfach Partykanzler. Weißt du, nicht so Stock im Arsch wie dieser Schröder zum Beispiel, der alles so todernst, bierernst gesehen hat. Bierernst, ja. Und was der Kohl da alles abgefackelt hat. Der hat ja auch, ich habe ja gehört, der hat hier die Maike Richter-Kohl, die war sonst auch früher auch schon da zum Swingen, als Hannelore noch fit war. Wer war Maike Richter? Die schwarze Witwe, die dann später aufgetaucht ist. So, nee, die war... Helmut Kohl hat nochmal geheiratet. Ach, die, ja. Maike ja. Richter-Kohl hieß die, glaube ich. Ach, das war seine Mitarbeiterin irgendwie, oder? Ja, und dann oder nachher war sie mehr als Mitarbeiterin. Ja. Hat das nicht Helmut Schmidt auch so gemacht? Auch noch irgendeine Mitarbeiterin geheiratet nach Loki? Nee, der hatte aber eine Affäre während der Zeit mit Loki. Also, aber noch zu seiner Hamburger Zeit. Also, Helmut Schmidt hat einiges weggebürstet, ja. Aber Loki hat zu ihm gehalten und hat ihn dann auch leiden lassen manchmal. Bürsthemmel. Ja, wahrscheinlich hat Loki nachts bei der Nachtzigarette ihm immer auf Kopfkissen gearscht oder so. Deswegen hatte Helmut Schmidt auch immer so einen guten Teint. Der war sehr blass eigentlich, aber er wirkte immer so ein bisschen dynamischer, weil Loki ihn nachts immer angearscht hat. Ah. Ja. Deshalb sah der so gut aus, weil der war ein unfassbar gut aussehender Mann, wenn du diese alten Videos aus den 60ern, als er noch Hamburger, was weiß ich, Senator ist. Also, das wäre auch der einzige Mann, wo ich einen Man-Crush bekommen würde. Ja. Stell dir vor, ein Dreier mit Kennedy und Helmut Schmidt, 1962. Aber Kennedy hätte ich halt Angst, mir was zu holen. Ja, gut. Ja. Aber, naja. Schmidt. Dafür, nee. Schmidt gleicht es dann wieder aus, weil er Unsterblichkeitskräfte in dich rein macht. Stimmt. Helmut Schmidt war wie eine Vitaminspritze. Die Vitaminspritze der deutschen Kanzler war Helmut Schmidt. Der war ja auch ein lebendes Minzblättchen im Endeffekt, weil der hat ja nur Mentholzigaretten geraucht. Und damit ist dieses ganze Menthol... Hat er immer nur oder erst später? Er hat sehr viel Menthol. Ich kenne ihn nur mit Mentholzigaretten. Ja, diese späten Auftritte in den Talkshows, aber auch als normaler... Ich weiß, also damals gab es ihn wahrscheinlich noch nicht. Als er Bürgermeister von Hamburg war... Glaube ich, gab es die noch nicht. Es gibt übrigens eine ZDF-Verfilmung zur Flutkatastrophe in Hamburg. Oh ja, die Sturmflut. Und da taucht Helmut Schmidt dann auf einmal, also ein Schauspieler, auf, der ihn spielt. Und irgendwie hat mich die erste Minute so gestört, sieht ja ganz aus wie Helmut Schmidt. Und dann macht er sich eine Zigarette an, der Schauspieler. Und ab dem Moment so, Helmut Schmidt. Helmut Schmidt. Das ist einfach, ja. Deshalb brauche ich ja auch, wegen Helmut Schmidt. Ja, Man-Crush, Helmut Schmidt, ja. Es gibt ja immer irgendeinen Trigger, irgendwas löst aus, dass man anfängt zu rauchen. Und bei mir war es Helmut Schmidt damals, als ich 14 war, 1962. Helmut Schmidt hat bei mir vor allen Dingen die Liebe zu Kochjacketts mit aufgenähten Ärmeln. Ja, der hat das getragen. Er hatte eine Tweet-Phase, in der Zeit war ich gerade auch 17, in seiner Hamburger Zeit, hat er eine Tweet-Phase gehabt und da bin ich voll drauf eingestiegen. Seitdem nennt man mich auch in anderen Kreisen Professor Heiner Klaus Kühne. Heiner Klaus Kühne, ja. HKK. HKK. Geil. Geil. Geil. Oh, haben wir das Ernste eigentlich jetzt schon abgehakt, was du... Also unseren Man-Crush mit Helmut haben wir durch. Ja. Das war mir ein Anliegen. Und sonst, da wir heute wirklich mal eine kurze, knackige Folge nochmal machen wollten, weil die ja auch sehr viel gewünscht wurde. Wir haben ja diese Abstimmung machen lassen von TNSN-Net. Die haben ja 100 Haushalte angerufen. Wie lange wünschen Sie sich eine Folge von Das Schaumbad? Und da kam ja raus, durchschnittlich 43 Minuten. Und ja, das wollen wir heute mal einfach bedienen auch. Ja, einfach, für die wollen wir mal was machen, die MAFO mal bedienen. Genau, also die Marktforschung hat uns gesagt, 43 Minuten, danach machen die Leute eh aus. Heute knackige 43 Minuten. Und dann würde ich sagen, pumpen wir nochmal einen geilen Schaumbeat rein irgendwie. Geilen Schaumbeat. Und dann kann ich noch, damit die Leute auch dranbleiben, weil es wird richtig spannend, ich war heute beim Flohmarkt, kann ich noch berichten. Und ich habe noch eine Zugfahrt. Ah, super. Neulich gehabt. Flohmarkt und Zugfahrt. Das Shopping und Travel. Also gleich nach der Pause unser Shopping and Travel Blog. Und ihr habt ja nicht mal eine Pause. Stimmt. Das sind ja ihr habt ein paar Sekunden. Einen Beat. Ihr habt's gut. Wir müssen jetzt noch warten. Der Schuh platzt. Ja. Ja, macht ja nichts. Macht doch nichts. Nee. Ist doch nicht schlimm. Nee. Ist doch nicht schlimm. Nee. Gut. So, jetzt Flohmarkt, bitte doch, erzähl. Ist vielleicht doch schlimm. Okay. Also, wir brechen ab. Ja. Ciao. Ach, jetzt knatzt er nicht mehr. Gut. Ja. Jetzt geht er wieder? Okay. Ja. Bitte. Ach so, Flohmarkt? Soll ich mal die Flohmarktgeschichte erzählen? Oder soll ich die Zuggeschichte erzählen? Obwohl die Flohmarktgeschichte ist eigentlich auch gar nicht so erzählen. Ich bin heute mit meinem Lebensgefährten über einen Flohmarkt gegangen am Feuersee. Geil. Aber das war so ein privater Flohmarkt und ist ja Wahnsinn, wie viele Klamotten da einfach verkauft werden. Also es gibt eigentlich nur... Ja, das haben die Leute einfach zu viel. Es gibt 3 Flohmarktartikel, die ich gesichtet habe bei den nicht professionellen Verkäufern, weil so ein paar professionelle Verkäufer haben sich heimlich reingeschlichen. Aber Klamotten, also nur Frauenklamotten, du findest keine, also kein Mann geht auf den Flohmarkt, das ist totale Geschlechtertrennung. Ich dachte, ich finde vielleicht eine coole Wildlederjacke oder sowas. Klar. Nichts. Also keine Männerklamotten, sondern nur Frauenklamotten. Dann altes Geschirr. Ja, klar. Aber auch sehr viel Ikea, weil Leute halt privat verkaufen und die heutzutage verkaufen, verkaufen halt, also wenn du diese Ikea-Wassergläser, die in jedem Haushalt eh stehen, wenn du davon mal 500 Stück brauchst, musst du nur auf einen Flohmarkt gehen und gehst an jedem Stand einfach dann dir 5 bis 10 Gläser kaufen. Dann hast du, also ein Flohmarkt reicht, um einfach dir ein Haus aus Ikea-Gläsern zu bauen. Ja. Und dritter Artikel. Jetzt bin ich gespannt. Ich will dich raten lassen, ja. Was, also Ikea-Geschirr, Besteckzeug und Kleidung, das kaufen Leute, obwohl sie noch Kleidung haben, kaufen Leute neue Kleidung. So ist es bei Geschirr auch. Bei was ist es noch so? Möbel? Nee, Möbel gar nicht. Kaum Lampen vielleicht, aber ja, kein Hauptartikel. Medien, also Bücher, Spiele, Filme, Schallplatten. Genau. Records. Ja, also eigentlich alle vier Sachen, wobei Spiele der entscheidende Punkt ist. Kinder, also Mütter mit ihren Kindern, also ganze Familien fahren hin. Fadi will sich aber von nichts trennen, bringt vielleicht ein paar alte, schäbige DVDs mit. Okay. Kind will sich was Neues, Geiles kaufen, bringt daher all sein Spielzeug mit. Und Mutti will neue Klamotten haben und bringt all ihre alten Klamotten mit. Das ist ja sehr stereotyp. Und ist leider wirklich so. Ich habe es beobachtet. Und Schallplatten gab es auch sehr viele, aber das sind die professionellen Händler. Da habe ich auch zugeschlagen. Gut. Da auch ich stereotyp unterwegs war und ich irgendwann keine Lust mehr hatte, bei Klamotten durchgucken, zuzugucken, bin ich an die Plattenkisten gegangen und bin natürlich auch, habe natürlich auch gekauft. Ja. Eine richtig gute Auswahl. Also richtig gute Platten. Ja. Wie viele? 10? 4 Stück. 4? Ja. Junge, Junge. Aber für einen Zehner im Prinzip. Also bei 2 Händlern jeweils 2 Platten und hart gehandelt. Krass. Ja. Und richtig gutes Zeug. Das freut mich gutes für Zeug, dich. Ja. Sehr schön. Mötley Crüe habe ich gekauft. Mötley Crüe. Ja. Shout at the Devil, die Platte. Shout at the Devil, ja, die sieht Platte. Sehr gut aus. Ja. Sieht sehr gut aus. Asia. Mm, Asia. Ja, 80er Rock. Ja. Toto. Klingt, nee, das ist Africa. Ach so. Asia heißt die Band, die klingen aber so wie Journey oder Foreigner. Kann man sich auch anhören. Toto. Ja. Und wie Toto. Und dann habe ich noch Simon & Garfunkel gekauft, aber nur weil sie einen Euro gekostet hat. Und Sound of Silence natürlich drauf ist, auf der Bridge Over Troubled Water. Und das habe ich nur gekauft, falls ich mal ein Melo schieb. Dann kann ich Sound of Silence auf den Plattenspieler legen. Oder mal ein Mädel mit heimbringst. Oder mal ein Mädel mit heimbringen. Aber eher so für den Melo-Tag. Die Platte anmachen, auf den Flocati-Teppich legen, so an die Decke starren. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ich hatte tatsächlich noch einmal, Schallplatte, wenn du schlecht einmal, gelaunt bist. Ich hatte tatsächlich einmal, aber da habe ich, die Schallplatte habe ich leider nicht, weil ich habe sehr viel laute Schallplatten, aber ich hatte einmal den Ichersnerv eingeklemmt und habe ein Schmerzmittel bekommen dafür, also zum Schlucken, Tabletten. Okay. Und gutes Zeug. Starkes Zeug. Ich glaube, Voltaren oder so. Also ganz, also eine bekannte Marke, die auch Salben machen. Ob jetzt Voltaren oder Küter? Nee, Küter machen keine Tabletten. Außerdem hätte man das ja rein pflanzlich. Vielleicht rein pflanzlich. Rein pflanzlich. Küter. Jedenfalls habe ich davon eine depressive Phase bekommen. Also nach der dritten Tablette ungefähr. Geil. Am zweiten Tag. Und habe auf dem Teppich gelegen und den Amelie-Soundtrack gehört. Bis, ach du Scheiße. Jemand Vertrautes mir sagte, sag mal, kann das sein, dass er von den Tabletten kommt? Weil ich sehr melancholisch auf dem Teppich rumlag und diesen Amelie-Soundtrack gehört habe, was kein typisches Verhalten in meinem Leben ist. Ja. Und jedenfalls dann die Nebenwirkung gehört und gelesen und da stand bei sehr häufig, tatsächlich kann zu depressiven Verstimmungen führen. Geil. Ich habe diese Schmerztabletten weggelassen, war am nächsten Tag wieder ganz normal gelaunt. Die haben mich tatsächlich depressiv gemacht. Und, wie lange ist das her? War das erst, also war das jetzt? Nee, 8 Jahre oder so. In deinem ungefähr aktuellen Lebensstand? Nee, also ein paar Jahre her. Meinem aktuellen, so wie ich jetzt lebe, war es, ja. Okay. Also mein Leben hatte sich nicht. Also du warst kein Teenager? Ich war kein Teenager, nein. Okay, okay. Ich war ein reifer Twin. Okay. Ja. Und da habe ich irgendwie Lust gehabt auf den Amelie-Soundtrack. Geil. Danach habe ich, hab ich noch den Song von Ween gehört, hier, der auch auf den Film kommt. Born Island in the Sun. Tades, Amigos. Das läuft ach, auch Ween. In Lombok. Ja, ja, Ween, ja. Ich habe Weezer gerade irgendwie im Kopf gehabt. Hi, my old friend. Kennst du Loop-de-Loop von Ween? Nee. Das ist ein SpongeBob-Lied. Oh. Das, da wird erklärt, wie man Schuhe bindet. Mm. You make a loop-de-loop and pull, and your shoes are looking cool. Oh, geiler Song. Ja. Ja. Vielleicht sollte man mal mehr. Kommt in der SpongeBob-Folge. Ja. Hätte ich vielleicht mal besser gehört. Und ich kannte Ween nämlich von dieser SpongeBob-Folge. Okay. Daher kannte ich das. Ich kannte nur kenne auch nur den einen Song eigentlich und das nur aus dem Lombok. Aus Lombok, da wo sie dann am Ende aufgeben. Da läuft dieser Song. Und ich hatte auch aufgegeben in dem Moment, weil ich habe nach Amelie dann noch den Song gehört und lag auf dem Flocati mit einem eingeklemmten Ichers. Ja, heute erzähle ich viel von Scheitern. Heute bin ich mal der transparente Johnny. Scheitern. Ja, die Leute lieben ja Scheitern. Glaubst du, es gibt depressive Leute, die das Schaumbad hören und danach nicht mehr depressiv sind? Ich würde mich sehr freuen, aber ich glaube, weil das hört man immer mal wieder, dass Kunstleute weniger depressiv machen. Ich als Autor kriege ja oft das Feedback. Ihr habt mir durch eine schwere Phase geholfen. Ich als Autor kriege ja oft das Feedback, du hast mir die letzten 3 Tage versaut. Versaut. Ja. Weil ich halt ernste Literatur auch mache, weißt du? Das ja, ja, ja, stimmt. Ernste Themen anpacke. Jo, nee, so viel zum Flohmarkt eigentlich, obwohl mir dann in meine depressive Phase, die einen Tag gedauert hat. Wobei ich tatsächlich auch niemandem wünsche und da ich ja auch als Zivildienstleistender in der Psychiatrie war, wünsche ich umso mehr keinen Leuten. Psychische Erkrankungen sind doof. Genauso wie körperliche natürlich auch. Ja, aber die psychisch Kranken sollen sich doch mal nicht so anstellen. Bist du. Ist das eigentlich auch so eine AfD-Meinung? Ja, ja, ja, ja. Kann ich mir nämlich gut vorstellen, ja. Die bedienen da doch. Ja, also früher waren die Leute nicht solche Lappen. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es nicht so viele Traumatisierte wie nach dem Irakkrieg. Und Irakkrieg war ja ein Mückenschiss im Vergleich zum Zweiten Weltkrieg. Ja, ja. Nee, was war denn das? Irgendjemand hat es, irgendein Bundespräsident oder so hat es, glaube ich, gesagt. Könnte. Irgend so ein Horst. Könnte auch, ach so, hier so ein. Weiß ich nicht mehr, wer es war. Egal. Ich will hier keinem Köhler irgendwas in die Schuhe stecken. Oder ach, der Köhler war das? Nein. Der war Bundespräsident mal. Ja, der war Bundespräsident. Der Horst Seehofer gesagt, ist ja der nächste Bundespräsident. Horst Seehofer. Hm. Zusammen mit Markus Söder aber. Ja. Ja. Wir haben dann zwei. Apropos Adolf Hitler. Ach, du wolltest jetzt nur nochmal sagen. Ja, genau. Aber wir haben ja nachher eine History-Folge. Vielleicht kommt da ja Adolf Hitler. Oh, hoffentlich nicht. Also ihr könnt euch echt auf November freuen, da wird ein Wissen rausgeballert, eine ganze, also wahrscheinlich mehr als eine Stunde, das Schaumbad History am Stück, die Spezialfolge. Ich freue mich richtig drauf, wenn wir eine Spezialfolge machen. Ich auch. Ja. Aber wollen wir noch unsere andere Spezialität auspacken? Zuggeschichten, du hast noch eine. Ach so, ja genau, ich bin Zug gefahren und absolut nichts ist passiert. Das ist die Story, sorry. Cool. Super. Entschuldigung. Ja. Ich bin letzt. Oh, ich habe auch noch Zug-News. Oha. Ja. Ich bin aus Göttingen heimgefahren mit dem ICE. Klar. Woher sonst? Ich war über Kassel und dann Fulda. Nee, Kassel, das ist der schnelle ICE gewesen. Kassel, Frankfurt, Fernbahnhof, Mannheim, Stuttgart. Mm, ja. Aber der war sehr, sehr voll. Ich hatte einen Sitzplatz, habe dann aber mit meinen Kolleginnen, die unterwegs waren, uns ab Frankfurt können wir noch ein Bierchen im Bordbistro trinken, verabredet, weil jeder noch was zu tun hatte und dann haben wir gesagt, okay, ab Frankfurt treffen wir uns da. Dumm war nur, in Frankfurt sind ganz viele Leute eingestiegen, die vom Flughafen kamen, deswegen wurde alles voll und ich war in einem neuen ICE, der, glaube ich, erst dieses Jahr gebaut wurde und die haben dieses Bordbistro. Sophie Scholl? Weil ich habe den Namen leider nicht gelesen. Aber Sophie Scholl war doch einer von den neuen. Ich glaube, der wurde dann aber umbenannt. Vielleicht war ich auch drin, aber nee, ich war, glaube ich, im Thunderstorm. So hieß der. Thunderstorm, ach du Scheiße. Ich habe mit schockiert festgestellt, der Bordbistro ist nur noch halb so groß wie vorher. Scheiße. Die haben die Bordbistros klein gemacht. Ja gut, da können sie mehr Sitzplätze verkaufen. Ja, aber ich war schockiert, weil das war so eins der gemütlichen Refugien, wo du, wenn du eine kurze Zugfahrt hattest... Ah, ich fand ICE-Bordbistros sind nicht gemütlich. Also, ja, die Sitzplätze schon, aber dieser Stehbereich, diese Anlehnen... Ja, aber das ist jetzt alles weg. Da ist jetzt nur noch eins davon da. Du hast gar keine Chance mehr, irgendwie halbwegs gemütlich dich dahin zu stellen. Oh Gott, oh Gott. Also, ist noch trauriger geworden, ICE-Fahren. Ich fand das Bordbistro immer gut. Ja. Und damit bin ich auch überrascht. Meine Zuggeschichte, also ich glaube, da würden sogar die Zuhörer zustimmen. Der Zugführer würde zustimmen. Meine Geschichte hatte doch mehr Content als deine. Ja, meine hatte gar keinen. Großkotzig eine Zuggeschichte. Ja, das war der Gag. Ist nichts passiert. Ja, ja, Wahnsinn. Hammer. Aber ich habe mich drauf gefreut gehabt, deswegen bin ich jetzt enttäuscht. Sorry. Deswegen hatte ich auch dieses Pflichtbewusstsein unseren Hörerinnen und Hörer. Ich glaube, wir haben jetzt 2 Hörerinnen, 1 Hörer, deswegen müssen wir da jetzt immer aufpassen. 2 Hörer, okay. Ja, weil Judith Rakers hat mir jetzt geschrieben, die Tagesthemen. Ach, die hört jetzt auch. Die hört jetzt auch, okay. Um Themen für ihre Talkshow zu haben. Die ist ja oft in Talkshows. Deswegen hört sie zu. Hörer Jan Böhmermanns, Assistent. Und die zweite Hörerin ist unbekannt, aber eine Hörerin. Okay. Ja. Geil. Also. Dann müssen wir vielleicht auch mal Frauen einladen. Oh, oh, da kränken wir ja eigentlich wie jeder Podcast. Ne? Das ist einfach ein männlich. Problem, dass wir auch mal wieder. Ah, gut, wir haben auch nicht so viele Gäste, aber ja, wir haben ja noch einen Experten für die History-Folge und das ist auch ein Experte mal wieder. Ja. Also da haben wir wieder verkackt. Und er ist sehr männlich sogar. Ja, er hat eine sehr männliche. Er hat eine noch tiefere Stimme als du, würde ich sagen sogar. Oh, aber er hat eine geilere Stimme, weil du bist die schönste Stimme Stuttgarts. Ja, darüber habe ich mir neulich Gedanken gemacht. Warum bin ich die schönste Stimme Stuttgarts? Also das heißt, es gibt bessere als mich in Baden-Württemberg. Ich bin nicht die schönste Stimme Baden-Württembergs oder Süddeutschlands oder der Europäischen Union. Ich weiß gar nicht, ob ich, ich überlege gerade, welche Stimme ich auch, wem ich sehr gern zugehört habe, aber der ist leider tot, ist Roger Willemsen. Der hatte eine ganz andere Stimmfärbung, aber der hatte so eine Erzählstimme. Ja, es gibt viele gute Stimmen. Ja, aber Roger Willemsen ist so... Wer war das nochmal? Der Name sagt mir was, ich habe aber keinen... Er hat ein paar Bücher geschrieben, war Journalist, glaube ich, auch eine lange Zeit. Ja. Hat sich aber auch immer in den Medien gerne gezeigt, auch in Talkshows. So und war, glaube ich, auch im literarischen Quartett eine Zeit lang. Okay. Also so Literaturszene, Journalistenszene irgendwie. Ja, wahrscheinlich war er auch mal beim Großen Blatt, aber bei den guten Blättern, also nicht beim Springer Verlag. Aber vielleicht vertue ich mich auch total und er war vor Kai Diekmann auch 3 Jahre der Chefredakteur der Bild-Zeitung. Weiß ich jetzt, so gut kenne ich die Biografie Roger Willemsens dann doch nicht. Ja, da könnte man vielleicht ein Format draus machen. Alles Roger. Alles ist Roger oder was? Die Buchkritik, alles Roger oder was? Die Buchkritik. Und dann ein Satz immer zum Buch. So. Alles Willemsen bei dir? Nee. Nee. Nicht. Okay. Alles Roger finde ich gut. Alles Roger, die Buchkritik. Alles Roger. Genau, das ist eigentlich das, was ich zum Zugfahren sagen kann. Cool. Was machst du im Sommer 2045? Wahrscheinlich Urlaub. Ah, cool. Ja. Ja, schade. Wenn man dann noch Urlaub machen kann. Ja, ich wollte dann mich eine Party schmeißen. 100 Jahre kein Weltkrieg mehr. Ich glaube... Doch, nee, ich will ganz so kulturpessimistisch nicht sein. Vielleicht schaffen wir die Party. Ja, ich bin da... Ich weiß nicht, wie optimistisch, aber eigentlich schon optimistisch. Ja, ja. Ja, doch, komm, sind wir mal einfach positiv. Ja. Wir wollen nicht dieses No Future aus den 80ern wieder haben. Klar, 45. 2045. 100 Jahre kein Weltkrieg. Ja, mal gucken, also die 20er kommen jetzt. Wer soll da Weltkriege führen? Die 30er. In den 20ern. Ja. Die 30, wir müssen über die 30er reden. Ja, die 30er sind immer eine harte Nuss. Dachten die sich das auch damals in 1930ern? Boah, jetzt haben wir bald, wir können bald 20 Jahre keinen Weltkrieg mehr feiern. Und dann ärgerlich. Ja, oder? Kam Spaßkanone Goebbels. Ach nee, die haben, warte mal, der Erste Weltkrieg ging bis 1918? 18? 15 oder bis 18, oder? 18. Er hat nur 4 Jahre gedauert. Ja, dann haben sie ja ihre 20-Jahr-Feier gehabt. Ja. Ja. Das war alles gut eigentlich. Wir schaffen vielleicht die 100 Jahre. Aber guck mal, dann kann man doch auch schon mal zufrieden sein, wir haben jetzt 2018. Also die Geschichte muss sich nicht zwangsläufig jede 100 Jahre wiederholen. Ja, stimmt. Den Ersten Weltkrieg. Weil sonst hätten wir jetzt schon Angst vor dem Vierten Weltkrieg, weil der Erste gerade enden würde. Also der Dritte würde gerade enden und wir hätten Angst vor dem... Wie witzig wäre das, wenn jetzt der Dritte Weltkrieg gerade enden würde dieses Jahr? Weil, also, dann werden sich ja alle Leute sicher, dass 2039 der vierte ist. Oh ja, stimmt, ja. Ja, stimmt. Dann könnte man sich da richtig drauf einstellen und geile Knarren kaufen von Heckler und Koch. Ich glaube auch, es gibt eine Verschwörungstheoretiker-Szene, die davon überzeugt sind, dass gerade der Weltkrieg tobt. Ja, der hat ja nie geendet. Ja, die gibt es, aber es gibt bestimmt auch welche, die denken, die Geschichte wiederholt sich einfach alle 100 Jahre und die jetzt froh sind, dass der Dritte Weltkrieg endlich mal vorbei ist. Oder wahrscheinlich glauben die schon an den 19. Weltkrieg, wo die Reptiloiden und die Bilderberger und woran sie alles glauben, gerade unter der Erde einen Weltkrieg führen und deswegen hat die Erde auch in Asien gebebt. Ja, das war die Atombombe auf das Reptilien-Headquarter. Die ist geworfen worden und deswegen hat in Asien die Erde gebebt. Ach so, okay. Ja, also unter der Erde, im Erdkern. Ja, die Erdkernkriege, die kennt man ja. Der erste große Erdkernkrieg von... Ja, stimmt. Ja. Wieso war das? Also ist das wahrscheinlich, ja. Oder ist halt immer noch ein Weltkrieg einfach die ganze Zeit, der sich... Also wir haben aktuell immer noch den Ersten Weltkrieg. Der aber im Erdkern geführt wird. Der ist 39 bis 45 nochmal hochgekommen. Ja, jetzt das seit, war nur eine Phase des ersten. Seit gut 80 Jahren fast. Erdkernkriegs. Weltkernkrieg. Nee, noch gar nicht 80 Jahre. 75 Jahren tobt er im Erdkern, aber bald kommen wir wieder hoch. Vulkane und Erdbeben sind die Vorboten des Weltkrieges. Mensch, sollen wir vielleicht auch einfach noch heimlich auf irgendeinem so rechten Portal so einen total bescheuerten Verschwörungstheoretiker-Podcast machen? Das und wir den Leuten so richtig Angst machen, damit die gar nicht mehr rausgehen und wir sind das Volk brüllen. Das wäre cool, ja. Aber es ist wahrscheinlich auch gefährlich, weil die Leute glauben uns dann den Scheiß und bewaffnen sich oder was. Oh ja, stimmt, ja. Das ist auch nicht gut. Nee. Also wenn ihr euch bewaffnet, dann kauft Heckler und Koch. Die Heckler und Koch Maschinenpistole 5. Gibt ihr die? Ja, HK-MP5 kennt man als Gamer. Ja, du hast halt auch da einfach explizites Gamer-Wissen. Ja, ja. Der Ego-Shooter, den ich gespielt habe, ist Doom. Ja, danach habe ich keinen Ego-Shooter mehr Waffen, gekauft, ja. Gespielt. Also echt nie Counter-Strike gespielt? Nee. Oder? Nenn es älter, aber ich... Älter? Half-Life? Nee. Okay. Half-Life gilt ja als der Citizen Kane der Videospiele. Okay. Was ist seit Kanada der Videospiele? Das ist eine gute Frage. Vielleicht Rimworld? Oder Theme Park? Irgendwas ganz harmloses. Ridge Racer? Ridge oder, was denn? Mario Kart ist seit Kanada der Videospiele? Nee, das ist zu mainstream. Zu hektisch, ja. Zu groß und zu viel. Dann jeder. Sonic the Hedge. Sonic ist ja das bisschen das Kanada der Videospiele. Ja, Sonic, Sonic ist gab das große Mario ist Amerika. Ja, USA. USA. Dabei ist Mario ist vollkommen japanisch. Italienisch-japanisch. Also Italienisch-japanisch. Weißt du, wie Mario und Luigi mit Nachnamen heißen? Vaffangulo. Nee, Mario. Wie echt? Mario, Mario und ja. Luigi, Mario. Ja. Cool. Ernsthaft. Das ist gut. Das, ja. Falls du mal bei Wer wird Millionär bist oder so. Das ist gut zu wissen, ja. Mario, Mario. Die aber tatsächlich Brüder sind, ne? Da sind wir uns sicher. Das hat der Entwickler auch so gesagt. Genau. Nachdem er jetzt im letzten Monat rauskam, dass Ernie und Bert tatsächlich eine homosexuelle Beziehung führen, ja. Der Macher das auch raus, der Sesamstraße tatsächlich gesagt hat, ja, die sind ein Paar, habe ich eher erstmal an dich gedacht, als er rauskam. Hatte irgendwie romantische Gefühle für dich. Habe uns auch in so zwei gestreiften Pullis einfach irgendwann. Weil ich ganz geil eigentlich. Ja, das ist mein Ziel für 2045. Wenn, dann wohnen wir hier zusammen mit unseren gestreiften Pullis. Ich habe so große graue Augenbrauen. Du hast noch braune Augenbrauen. Wir haben aber zwei getrennte Betten, weil wir kommen zur Knickknackzeit in das andere Bett. Nur zum Kinderzeugen. Nur zum Kinderzeugen. Und dann richten wir nämlich die große 100-Jahres-Feier aus. 100 Jahre kein Weltkrieg. Ja. Mit, und weißt du, wer da spielt? Live-Musik meinst du, oder was? Ja. Wer denn? Ich würde sagen Pur. Pur? Pur. Die haben immer nur gute, kommt mir ins Abenteuer. Ich dachte jetzt an Stahlstolz oder so. Nee. Pur. Pur. Leben die da noch? Es sind noch wie viele Jahre bis 45? So 30. Vielleicht kann der Sohn von Hartmut Engler, so heißt ja der Sänger von Pur, vielleicht kann der Sohn ja dann singen, so wie Wolle Petris Sohn ja auch seine Karriere einfach übernommen hat. Also der Sohn von Wolle Petri hat ja auch dann einfach, als Wolle Petri aufgehört hat. Ich gucke manchmal leider auf ZDF Leute heute. Ah, okay. Da kriegst du so Informationen. Okay. Würde aber auch tatsächlich sagen, also wenn man einmal über öffentlich-rechtliche Gebühren redet, dann sollte man auch über Leute heute reden. Absolut. Weil dafür Gebühren bezahlt werden. Für irgendwas muss man das ja bezahlen. Die Omas sollen sich einfach die Gala kaufen. Da steht doch alles drin. Da muss man doch kein Boulevardmagazin draus machen. Das geht übrigens auch für Brisant. So. Aber Hartmut Engler fände ich auch gut, wenn der hier wäre. Weil der ist angeblich sehr gut mit Mario Gomez befreundet. Oh. Und der würde den vielleicht dann mitbringen. Das wäre doch schön. Mario. Weil, dieser Engler, also Pur, die Band, die kommen ja aus Bietigheim. Ja. Ist ja hier um die Ecke. Aus Bietigheim oder aus Bissingen? Aus... Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber wahrscheinlich kommen sie aus Bietigheim, weil sonst würden sie ja Bissingen sagen. Dann würden sie ja sagen, wir kommen aus Bietigheim, Bissingen. Bindestrichstätte. Ja. Das ist nochmal ein ganz neues Fass. Da hat Baden-Württemberg auch in dieser Reform, wo sie Städte gerne zusammengelegt haben, richtig zugeschlagen. Villingen, Schwenningen, Bietigheim, Bissingen. Ja, wegen Baden und Württemberg. Ja. Habe ich mal gehört. Ah ja. Das ist ja auch ein Bindestrich. Ja. Wow. Ja. Wir stehen auf Bindestriche hier. Wenn wir dann Südwesten. Wenn wir dann zusammen wohnen, dann, wenn wir dann endlich das homosexuelle Paar geworden sind, wogegen wir uns jetzt noch ein bisschen wehren, dann nennen wir uns aber auch tatsächlich von Schombat Bindestrich Prüm, oder? Dann halt. Ja. Das müssen wir uns noch einigen, genau. Wer zuerst steht. Ja. Wir machen unterdessen, währenddem ihr euch auf die November-Folge jetzt freut, machen wir schon mal eine kleine Präsentliste für Amazon, wo ihr gucken könnt, was wir uns so wünschen. Und ich glaube, da kommt schon unser Experte. Da wird richtig live, gut. Ihr klingelt live die Tür. Ja, also wir wünschen euch einen richtig coolen Rocktober, End-Rocktober und Anfang November geht richtig ab. Da geht's richtig ab. Fühlt euch umarmt. Genau, ich will, dass du genau jetzt den Schnitt